Facebook verstößt an vielen Stellen gegen europäischen Datenschutz, so die vorläufige Einschätzung des Bundeskartellamtes. Facebook sammle Daten aus konzerneigenen Diensten wie WhatsApp oder Instagram. Über verschiedene Schnittstellen greife der Konzern aber auch auf Daten anderer Betreiber und Webseiten zu. Den meisten Nutzern sei nicht bewusst, dass Facebook ihre Daten speichere und verwerte, selbst wenn sie beispielsweise einen Gefällt-mir-Button gar nicht anklicken, sondern nur eine entsprechende Seite im Netz aufrufen. Diese Schnittstellen zu Facebook seien mittlerweile millionenfach auf deutschen Webseiten und Apps verbreitet. Der Präsident des Bundeskartellamtes, Andreas Mundt, sagte, aus seiner Sicht liege keine wirksame Einwilligung der Nutzer vor, dass Facebook Daten aus ganz unterschiedlichen Quellen sammle und diese mit dem Facebook-Konto zusammenführe. Problematisch daran ist für das Kartellamt auch die Tatsache, dass Nutzer kaum auf andere soziale Netzwerke ausweichen könnten, denn Facebook beherrsche den Markt. Die Bonner Behörde habe in diesem Fall Datenschutz, Verbraucherschutz und Wettbewerbsrecht im Blick. Eine abschließende Entscheidung im laufenden Verwaltungsverfahren sei im nächsten Frühjahr zu erwarten.